Erster Ismael kam mit 10 Männern nach Mizpa. Er besuchte Gedalia. Sie aßen zusammen Brot. Zweiter Ismael und seine Männer töteten Gedalia. Der König von Babel hatte ihn zum Chef gemacht. Dritter Ismael tötete auch alle Juden in Mizpa. Er tötete auch die Soldaten aus Babel. Vierter, zwei Tage später wusste noch niemand von dem Tod. Fünfter, 80 Männer kamen aus Sichem, Silo und Samarien. Sie brachten Geschenke für Gott. Sechster Ismael ging zu ihnen. Er weinte beim Gehen. Er sagte, kommt zu Gedalia. Siebter, die Männer gingen in die Stadt. Da tötete Ismael sie. Er warf sie in ein Loch. Achter, 10 Männer sagten, töte uns nicht. Wir haben Essen auf dem Feld. Ismael ließ sie leben. Neunter, das Loch war sehr groß. König Esa hatte es gebaut. Ismael füllte es mit Toten. Zehnter, Ismael nahm das Volk gefangen. Er nahm auch die Töchter vom König mit. Er wollte zu den Ammonitern gehen. Elfter, Johanan hörte von den bösen Taten von Ismael. Johanan war ein Anführer. Zwölfter, Johanan und seine Männer suchten Ismael. Sie fanden ihn am Wasser bei Gibeon. Dreizehnter, die Gefangenen sahen Johanan. Sie freuten sich sehr. Vierzehnter, die Leute liefen von Ismael weg. Sie gingen zu Johanan. Fünfzehnter, Ismael lief weg. Er floh mit 8 Männern zu den Ammonitern. Sechzehnter, Johanan nahm alle Menschen mit sich. Es waren Männer, Frauen und Kinder. Er brachte sie von Gibeon zurück. 17. Sie machten Halt in Gerut Kimham bei Bethlehem. Sie wollten nach Ägypten gehen. 18. Sie hatten Angst vor den Chaldäern. Ismael hatte Gedalia getötet. Gedalia war der Chef vom König von Babel.